Lob und Tadel, Ausgabe 35 zum Thema Schulbauten. Zu Gast ist Sonja Gruber. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Sonja. Hallo, danke für die Einladung. Du bist Soziologin und Anthropologin. Da gibt es so einen Begriff Kultur. Anthropologie. Ja. Diese Anthropologie hat man auseinanderdividiert, gell? Ja, das ist einerseits so biologische Wissenschaften, das andere bezieht sich, also früher hat das in Wien, ja. Völkerkunde bzw. Ethnologiekassen, jetzt heißt das Kultur- und Sozialanthropologie und beschäftigt sie mit Kulturen. Ja. Und Volkskunde ist wieder was anderes. Volkskunde beschäftigt sie mit Kultur in Österreich, würde ich sagen. Wie bist du jetzt zur Anthropologie gekommen? Ich habe hab begonnen, ursprünglich Chemie zu studieren. Aber das hat nur 3 Tage gedauert, ich in der Einführungslehrveranstaltung gemerkt habe, alle sagen, ja, das wissen wir. Und ich habe mir gedacht, von was reden die? Mhm. Also ich habe wenig Basiswissen gehabt. Mhm. Und dann habe ich Panik gehabt, dass ich nicht weiß, was ich will, und habe einfach dann das Gleiche inskribiert wie meine damalige Wohnungskollegin, nämlich Soziologie. Also ich habe das eigentlich nicht gewusst, was das ist. Ja. Und witzigerweise hat sie dann aufgehört, die ist halt nämlich Lehrerin. Ja. Und ich habe das weitergemacht. Und damals hat man, es hat 2 Studienrichtungen Soziologie gegeben und eine, die hat man nicht allein studieren können. Da hat man ein Zweitfach bzw. eine Fächerkombination gebraucht und ich habe dann Fächerkombination eben aus Sozialanthropologie und Spanisch gemacht. Aha. Und Soziologie im Hauptfach. Du bist auch Übersetzerin für Türkisch und Rumänisch? Ja, also ich mache das jetzt sozusagen, stimmt, ja, ich habe in beiden Ländern eine Zeit lang gelebt, gearbeitet, beziehungsweise auch Sprachkurse besucht und ich habe eine große Liebe zu Sprachen, welcher Art auch immer, also und übersetzen tue ich einfach ich habe früher im Verein Wiener Frauenhäuser gearbeitet und sozusagen für ehemalige Arbeitskolleginnen tue ich übersetzen, weil ich sozusagen diesen fachlichen Background nur mitbringe. Mhm. So hat sich das ergeben. Mhm. Du hast auch einen Mädchengarten mitbegründet. Also was? Naja, ein bisschen kann man sich schon umschauen. Aber ich finde Mädchengarten ganz bemerkenswert. Mhm. Ja, das ist eigentlich ich glaube, das ist eigentlich so der erste Punkt, einer der ersten Punkte, wo meine Auseinandersetzung mit Raum begonnen hat. Und der Mädchengarten, das ist ein feministisches Mädchenprojekt im Garten, der zur Szene Wien, dem Veranstaltungslokal im 11. Bezirk gehört. Mhm. Und die haben eben damals vor vielen, vielen Jahren gesagt, ne, sie haben einen Teil des Gartens, den sie ja überhaupt nicht nutzen und sie würden das gern für ein Jugendprojekt oder für ein Mädchenprojekt zugänglich machen. Mhm. Und da hat es dann eine kleine Vorstudie gegeben von einem feministischen Landschaftsplanungsbüro und daraus ist dann ein Jugendprojekt, würde ich mal sagen, ursprünglich entstanden, wo wir vor allem Mädchen angeredet haben, daran teilzunehmen. Und der Gedanke war eigentlich, dass sie sind und als erstes dort sind und den Platz besetzen. Und die Mädchen kommen langsamer und später und haben dann, fällt ihnen nicht so leicht, ihre Plätze zu besetzen, dass wir da gezielt Mädchen ansprechen und sie einladen, an dem Projekt teilzunehmen. Dass das aber dann mit der Zeit sozusagen, wenn die Mädchen ihren Aufenthalt dort gefestigt haben, sich öffnet und für alle zugänglich ist. Und das Witzige ist, dass dann die Mädchen eingefordert haben, dass das ihr Raum bleibt. Dass er geschlossen bleibt, aber dass sie können schon Leute einladen, wenn sie beschließen, sie machen jetzt mal eine Party oder so. Ja, und so ist dieser Garten dann entstanden. Und ich war lange in der Parkbetreuung und in der Jugendarbeit tätig. Und ich habe den einige Jahre betreut, gemeinsam mit dem Verein Balu und Du. Die machen Kinder- und Jugendarbeit im 11. Bezirk. Und die haben dann nach einigen Jahren auch den Mädchengarten jetzt übernommen und betreuen den nach wie vor. Ja. Und eignen sich die Mädchen den Raum wirklich anders an, dann, wenn sie Mädchen... Und eignen sich die Mädchen den Raum wirklich anders an, dann, wenn sie Mädchen so sehr sagen, Garten? Bemerkt man da was? Wenn man sich Literatur dazu oder Untersuchungen dazu anschaut, wie... Mädchen und Buben auch in sehr jungen Jahren mit Raum umgehen, so ist sehr oft sozusagen kommen Unterschiede vor allem dann raus, wenn wenn Mädchen und Buben gemeinsam einen Ort nutzen. Ja? Ja. Wenn die Mädchen unter sich sind oder so, ja, dann kann man nicht sagen, die agieren jetzt typisch, ja, unter Anführungszeichen, typisch wie Mädchen, ja, sondern da ist die ganze Bandbreite da. Also die Unterschiede fallen oft viel mehr auf, wenn beide miteinander tun, ja, dass dann, also gibt es eben Untersuchungen, dass Burschen zum Beispiel einfach raumgreifender spielen, mehr Platz in Anspruch nehmen, tendenziell einfach in größeren Gruppen spielen und dadurch auch mehr Platz brauchen und sich nehmen, während Mädchen oft zu zweit oder in kleinen Gruppen unterwegs sind, nicht so sehr fixiert sind auf Bewegungsspiele, sondern eher Kommunikationsspiele oder Bewegungen, also sportliche Betätigungen, die weniger Platz brauchen, sei es Seilspringen, Balancieren, Radfahren auch, ja, so. Da kann man gut vorstellen, dass es wirklich dann im Aufeinandertreffen dann. Da kann man gut vorstellen, dass es wirklich dann im Aufeinandertreffen dann eben eine, ich würde nicht sagen Spannungen verursacht, aber praktisch, also die eine machen so, die Burschen, und die Mädchen machen so, und wenn beides gleichzeitig stattfindet, dann gibt es möglicherweise schnell ein Oben und ein Unten oder ein eben wie du sagst, da greifen ja, sich das ist, die also Jungs den Raum vor allem und dann die Mädchen Fall, wenn der nehmen Platz das, was überbleibt. Sowieso beengt ist, ja. Also bei so typischen Wiener Besalparks, ja, die sehr, sehr stark frequentiert werden, da fällt es mehr auf, wie wenn ganz, ganz viel Fläche zur Verfügung stellt. Ja. Ich finde es in Wien auch ganz interessant, diese Aufteilung der Parks, Flächen. Ich finde es in Wien auch ganz interessant, diese Aufteilung der Parks und der Flächen, zu welchen Zeiten welche unterschiedlichen Gruppen an welchen Orten dort sich treffen und miteinander umgehen. Aber zu diesem Raum, ich verstehe ganz gut, was du meinst. Wenn ich alleine unterwegs war. Wenn du von diesem Raum erschließen sprichst, also als Kind war, wenn ich alleine unterwegs war, meine Raumerschließung sehr über Pfade, also über Wege und Pfade durch das Gebiet meines Ortes. Und da hat es enge Durchgänge gegeben und so ausgetretene kleine Wege durch Hecken durch. Und das war so, wie man praktisch diese Orte im Ort miteinander verbindet. Und das andere, was war, es gab dort auch so eine Stückel Wald am Hang, und dort waren wir eben als Bubengruppe raubend und plündernd unterwegs, und da gab es eben einerseits wieder diese Pfade, dass man eben diesen Platz erreichen kann, andererseits waren wir dann dort eben auch als Gruppe, als Rudel unterwegs, ungestört von Mädchen und ungestört von anderen Menschen des Ortes. Wir haben dort Bunker gebaut, aber wir haben den Raum besetzt. Also das war unser Raum und unpassende Erscheinungsformen wie Mädchen hätten wir mit Sicherheit entweder unterdrückt oder integriert, wenn sie integrierbar gewesen wären. Und was integrierbar ist, hätte die blanke Macht bestimmt. Das finde ich schon dahingehend dann sehr gescheit, einen Mädchengarten zu machen. Ich denke, es ist sagt, schon, das machen wir uns jetzt auch ein Unterschied, selbst aus. Ob man im Land oder in einer Stadt groß geworden ist. Also denke mal, das ist, wobei das heute vielleicht gar nicht einmal mehr so unterschiedlich ist, ja, weil früher im Land die Kinder einfach mehr Wege zu Fuß zurückgelegt haben und heute verstärkt auch gebracht werden, ja. Also meistens von Verwandten, Erwachsenen mit dem Auto oder so zu verschiedensten Veranstaltungen oder Angeboten, die sie wahrnehmen. Ja. Da sehe ich schon Veränderungen jetzt im Vergleich zu meiner Kindheit, wo ich alles zu Fuß gegangen bin und mich mit Freundinnen zum Beispiel im Wald zum Raufen getroffen habe. Also das war schon auch. Und ich glaube, in der Stadt, also was zu Bewegungsräumen von Burschen und Mädchen, was da sicher eine wichtige Rolle spielt, ist so das Sicherheitsbedürfnis von Erwachsenen, ja, also von Eltern, die tendenziell schon in die Richtung gehen, dass Mädchen mehr Behütung brauchen und gefährdeter sind sozusagen, wenn sie sich im öffentlichen Raum aufhalten als Burschen. Also Burschen werden eigentlich eher noch dazu ermutigt, sie endlich selbstständig zu sein und rauszugehen und sich, also so à la Hänschen Klein ging allein in die große Welt hinein, ja. Die werden aufgefordert, das zu machen, und Mädchen werden eher, denen wird gesagt, seid vorsichtig, geht's nicht weit, also die bleibt kriegen das, bleibt in der Nähe. Bleibt in der Nähe, ja. Bleibt im Licht. Ja. Und die Gefahr ist ja durchaus eben. Bleibt in der Nähe, bleibt im Licht. Und die Gefahr ist ja durchaus unter eben, anderem, aber wenn man, also wenn man dann anschaut, es ist ja nicht so, also auch Buben oder junge Männer werden, erleben Gewalt im öffentlichen Raum. Vielleicht nicht unbedingt immer sexualisierte Gewalt, ja, aber die sind öfters in Streitereien und Schlägereien verwickelt, etc., ja, also es ist jetzt nicht so, dass der öffentliche Raum für sie ein gefahrloser Raum wäre. Ja. Du bist viel bei Partizipationsprojekten dabei, wo Menschen angeleitet lernen, miteinander umzugehen. Also ich habe Entscheidungen im Rahmen meines alten Jobs, ja, habe ich viel so bei Parkumgestaltungen im Vorfeld Partizipationsverfahren eben gemeinsam mit Kolleginnen konzeptioniert und moderiert. Mhm. Unter anderem zum Beispiel da in der Nähe im vierten Bezirk zum Draschepark. Genau. Ja, genau. Sehr bemerkenswerter Park, Häuser rundherum. Ja. Im Draschepark, ja, genau. Sehr bemerkenswerter Park, Häuser rundherum, große Fläche, verschiedene Zonen. Naja, das, und jeder hat da irgendwie Platz. Was gibt es da zu moderieren? Also wir haben einfach, dort war der Schwerpunkt in diesem Park, ja, auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und wir haben Kinder eingeladen, mitzuwirken. Und es geht darum zu schauen, welche Wünsche, Bedürfnisse gibt es, ja. Was sind Orte, die den Kindern eh gut gefallen, so wie sie sind? Was sind Orte, die den Kindern weniger gefallen oder die sie meiden? Angsträume oder so? Und was kann man dagegen sozusagen unternehmen, baulich, damit das nicht mehr so ist? Es geht natürlich darum, auch zu schauen, dass nicht nur die Lauten, die schnell da sind und laut ich schreien, zu Wort kommen, sondern dass alle zu Wort kommen und auch so unterschiedliche Bedürfnisse irgendwie einfließen. Das kann dann sozusagen eine Grundlage für die, die den Freiraum planen, ja, als Grundlage dafür dienen, welche Angebote es wo wie geben soll. Ja. Ich meine, das ist eine Auswirkung, dass es wirklich konkret umgesetzt wird. Die andere wird wahrscheinlich sein, dass man sich als Kind. Dass man sich als Kind sehr gut merkt. Einmal gefragt geworden zu sein. Wobei ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist für auch ein gelungene Partizipationsprojekte, dass also vorab sichergestellt wird, dass das, was da rauskommt, da umgesetzt wird. Weil nichts ist abtörnender, wie gefragt zu werden und sich, ich meine, die Kinder setzen sich damit auseinander, bringen ihre Ideen ein, investieren Zeit, und wenn dann das gar nichts passiert, ja, dann mag man eigentlich nicht mehr mitmachen. Ja. Das kann auch eine scheinbare, also es ist keine Banalität, wurden Kinder gefragt? Das kann auch eine scheinbare, also es ist keine Banalität, wurden Kinder gefragt im Benja-Park, also ums Eck weiter, was sie eigentlich noch bräuchten oder was sie bräuchten, das war ein Brunnen. Dass dieser Brunnen, der wurde dann auch, also ein Trinkbrunnen eingerichtet, dass der aber auch funktionieren muss. Das wurde sehr schnell bemerkt, dass das oft nicht der Fall ist. Und das wurde sehr als empörend empfunden, einerseits gefragt zu werden, andererseits das eben dann nicht mehr weiterverfolgt Moment, werden. Das ist eine Achtsamkeit, wo man dann wirklich sagen kann, da ist die Partizipation gelungen, dass das umgesetzt wird. Man kann auch, also zum Beispiel haben sich die Kinder im Draschepark ein Baumhaus gewünscht. Ja? Und in Wien ist es so, dass man jetzt direkt in den Baum kein Baumhaus reinbauen kann, weil der Baum nicht beschädigt werden darf, so, ja. Und Kinder sind nicht dumm, ja. Man kann auch, also das kann man auch mit Kindern besprechen, ja. Also es geht nicht darum, dass sie jetzt ins Blaue planen und, keine Ahnung, ein Freibad am Dach haben wollen und das und das und das, ja. Also man kann mit Kindern auch reden und sagen, Schatz, das ist nicht möglich, aber wir können ein Baumhaus in der Nähe von einem Baum, so dass man das Gefühl hat, das ist im Baum drinnen, ja. Das wäre zum Beispiel möglich, ja. Und ich glaube, es ist ja wichtig, nicht nur Kindern, allen Beteiligten eine Rückmeldung zu geben, auch warum was wie nicht möglich ist, ja. Aber es muss, also sozusagen ein Ergebnis zu ignorieren und gar nichts damit zu tun, obwohl man vorher gesagt hat, man tut was damit. Das ist das Schlimmste, was man im Bereich Partizipation machen kann, ja. Und weil die sind vergrault. Ja. Und es geht ja bei diesen Partizipationsfragen ja bei allen. Und es, und es geht ja bei diesen Partizipationsfragen ja bei aller Brutalität letztlich um Machtfragen. Wer bestimmt, wie viel Raum wem oder was aufgeteilt wird? So harmonisch ist die Geschichte. Ich glaube, also die teilnehmen, also haben natürlich Interesse daran, haben ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzubringen und durchzusetzen. Und das liegt dann auch in der bei der Moderation zu schauen, dass alle zu Wort kommen, alle sich einbringen können und dass es im Schluss, also im Endeffekt dann auch ein Kompromiss ist. Vielleicht ist es etwas, womit alle zufrieden sind, aber dass es schon ein Kompromiss ist. Ja. Aber jetzt von den Beteiligten her, ja. Aber von denen, die das zulassen, heißt das natürlich Macht ab. Aber jetzt von den Beteiligten her, ja. Aber von denen, die das zulassen, heißt das natürlich Macht abgeben. Mhm. Also wenn ich ein Designerbüro beauftrage, einen Mädchenpark zu machen, dann liegt die Macht des Ergebnisses, wie es sein soll, in mir, in meiner Position als Auftraggeber, in dem, was das Designerbüro dann macht. Nee, es hat was von und ernst nehmen, das der Leute, die vor Ort sich aufhalten und den Ort meistens einfach viel nutzen, ja, dass man an, weil sie kennen den Raum sehr gut, sie haben Erfahrungs- und Alltagswissen, sie wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist schon eine Quelle, wo man denkt, da können alle Freiraumplanerinnen nur froh sein, wenn sie sozusagen dieses Wissen auch vermittelt bekommen und auf dem aufbauen können, ja. Dass sie was planen für die Leute, die dort sind. Ja. Und dass dann die Akzeptanz von dem, was da gebaut wird, einfach höher ist, dass die Leute vielleicht mehr darauf Acht geben. Das ist ganz gerne auf die Schulhäuser, weil dort ist man ja als Schüler ausgeliefert und als Lehrer einer Situation, die von Machthaber. Ich meine, ich würde das jetzt anwenden ganz gerne auf die Schulhäuser, weil dort ist man ja als Schüler ausgeliefert und als Lehrer einer Situation, die vom Machthaber die gestaltet wird. Und ich meine, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass man nicht als Kind weg darf aus der Schule, dass man eingesperrt ist bis zu einer bestimmten Uhrzeit, und ist das eine harte Nummer, wenn das Schulgebäude kein Wohngebäude ist. Also akustisch zum Beispiel ist die Hölle los, ja, und das grenzt an Folter, wenn ein Kind oder ein Mensch lärmempfindlich ist, was eigentlich jeder ist. Also Stresshormone kann man messen, Cortisol im Blut. Na, wir haben also mit dem Mädchen ja gemeinsam nicht, zwar Wohnungen. Aber wir würden ganz gerne fragen zum Mädchengarten. Also, ist da jetzt etwas anderes, die Veranda außer, als der Mädchen die Hütte selbst ist eine Bauhütte. Ist da irgendwas Bemerkenswertes, was du erzählen würdest? Ist, die haben wir dann gestaltet, bemalen, Veranda dazu. Also wir haben sehr viele Bauworkshops mit den Mädchen damals gemacht. Ja. Wir haben die Veranda gebaut. Wir haben ein WC gebaut und verfließt. Wir haben eine Vorrichtung für einen Boxsack gebaut. Und wir haben, es gibt da dann so einen alten Kamin, einen Außenkamin, wo wir eben immer Feuer gemacht haben und Steckerlbrot gebraten haben. Ja. Es gibt ein Beet, wo Gemüse angebaut wird. Und ja, das ist eigentlich sozusagen noch immer ähnlich, aber es gibt, also man kann einerseits den Garten auch mieten, beziehungsweise, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ich glaube nicht, dass es was kostet, aber man kann ihn mieten, auch für Partys oder so, ja. Und er hat ein bis zweimal in der Woche auch offen für alle, die kommen wollen, und dann gibt es meistens ein Angebot dazu, ja. Für alle Mädchen, die kommen. Ja, genau. Verschiedenste. Und funktioniert in Summe. Ja. Jetzt war ich schon lange nicht dort, aber das Projekt gibt es nach wie vor, ja. Für alle Mädchen, die kommen wollen. Würde ich sehr spannend finden. Und funktioniert in Summe. Ja. Wenn sie eben alleine. Ja. Ja, die Schulbauten. Da werden vielleicht noch Bienen was dafür. Sich um Bienen kümmern. Die Kinder machen es sehr gern, also wenn sie eben nicht alleine damit sind, ja. Ja, die Schulbauten. Und das ist ja dein Thema auch. Ich weiß nur, dass es in Finnland Schulen als Wohnhäuser gibt. Die ersten sind also, die anderen dort. Schüler, Schülerinnen. Und also ich weiß auch, dass man das Schulhaus als lernen sehr stark von Erzieher ihren, bezeichnet, wobei ich nicht weiß, was die Kollegen, ersten Kolleginnen sind. Die zweiten sind wahrscheinlich die Lehrpersonen. Und die dritten, okay. Also der dritte Pädagoge oder Pädagogin wäre eben der Raum. Oder ist der Raum? Das kommt ja eben aus der Reformpädagogik, so Reggio-Pädagogik oder Maria Montessori. Ja. Und die eben gesagt haben, oder dass eigentlich so heute sehr stark der Fokus auf Lehrpersonen als Pädagoginnen gelegt wird. Ja. Und dass die sozusagen alles richten sollen und alles ist auch bis zum gewissen Grad hoher Anspruch und vielleicht auch Überforderung von der Lehrperson, von der Rolle einer Lehrperson, ja. Und in diesem Konzept wird eben auch geschaut, also wird eben gesagt, die anderen Kinder sind genauso wichtig oder der Raum, die räumlichen Möglichkeiten sind genauso wichtig, ja. Also entlastet Lehrperson ein bisschen. Und Raum mit allen Konsequenzen, also da gehört Schall genauso dazu wie Licht. Ja, ja. Und die Raumhöhe und ob die Tische verschiebbar sind. Und Raum mit allen Konsequenzen. Ja. Also da gehört Schall genauso dazu wie Licht. Ja. Dass die Kinder wieder an einer und die Raumhöhe und ob die Tische verschiebbar sind und das ob eine ist es Laptop-Klassen gibt, wo es aber dann Steckdosenleisten dann gibt, dass die Kinder die wieder an einer bestimmten und das andere sitzen das zweite müssen, ist dann die Ausstattung. Die Steckdosen so vorgeht. Und das spielt natürlich, muss auch zusammenspielen, ja. So. Und gibt es da so dieses Plain Vanilla Modell? Also so, dass man sagt, das ist jetzt ein Standardraum für eine Schule und jetzt wird es so gestaltet, dass. Und gibt es da so dieses Plain Vanilla Modell? Also so, dass man sagt, das ist jetzt ein Standardraum für eine Schule und jetzt kommt. Oder wird es so gestaltet, dass. Also Plain Vanilla, also und jetzt machen wir Architekturdiskurs dazu, ist es nicht so, dass es sozusagen das Vorzeigemodell gibt, haben, dem man alles nachbauen könnte. Oder ist es eigentlich also immer irgendwie Haselnuss oder ist so, Schokolade oder Erdbeer schon oder und man hat echt Schwierigkeiten, wird, ist, die Pistazie da unterzubringen? Die Flexibilität von Räumen, dass Räume umgestaltet werden können und jeweils den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend gestaltet werden können. Das ist die Einrichtung schon. Das ist die Einrichtung, aber das zeigt ja in der Architektur, wie viel Flexibilität die Architektur zulässt. Wenn ich habe einen Gang und vom Gang weggehend lauter Klassenräume, dann kann ich jetzt plötzlich offene Lernlandschaften schaffen oder nicht so leicht. Ja. Die herkommen ursprünglich, dass es von der Aufsicht her leichter ist. Wenn man in langen Gängen da kasernenartig die Klassen hat, ja, die nach Jahren genau sortiert. Ja, also so klassischer Schulbau, wie wir heute kennen, mit den Gangschulen oder so, die kommen schon aus dieser Kasernentradition. Ja? Die ja herkommen ursprünglich, dass es von der Aufsicht her leichter ist, wenn man in langen Gängen da kasernenartig die Klassen hat, die nach Jahrgängen sortiert werden. Ja. Es gibt in Schwechat eine neu gebaute Schule, wo es eine Sonnenveranda gibt, wo sich dann Lehrer treffen, die dann nicht eben nach den Unterricht. Es gibt aus dem preußischen Schulbau. Es gibt in Schwechat eine neu gebaute Schule, wo es eine Sonnenveranda gibt, wo sich dann Lehrer treffen, die dann nicht eben nach den Unterricht. Das sind, glaube ich, wie heißen die Auspufflehrer, wo man dann die nach dem Unterricht dann mit dem Auto nach Hause fahren sofort. Das sind die Auspufflehrer. Und da sieht man dann nur noch den Auspuff von ihnen. Und nein, dort ist es so, dass man einfach gerne dort bleibt noch, auf der Sonnenterrasse. Und natürlich entwickeln sich dort Gespräche. Und natürlich ergibt sich daraus irgendetwas Sinnvolles. Also mein Zugang überhaupt zum Thema da ist praktisch vom Raum, Schulbau ist der Raum so gestaltet, dass es nicht verhinderbar ist, dass selbst, Schulentwicklung weder stattfindet. Pädagogin noch Freiraumplanung. Die Frage ist, ob da noch Kinder dazukommen dürfen, weiß ich jetzt nicht, wie es entschwächert ist. Also ich habe gemeinsam mit dem Kollegen, dem Johannes Posch von der Firma Plansinn, haben wir als Moderatorinnen Partizipationsprozesse zu Schulumbauten begleitet. Fachlich ist es begleitet worden vom ÖSS, das ist das Österreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau, da gleich ums Eck in der Prinz-Eugen-Straße. Ja, auch Haus des Sports. Genau, genau. Die haben ein eigenes Institut für Schul- und Sport. Genau, ja. Und die machen eben auch fachliche Begleitung von Schulumbauprozessen, immer in Kombination mit Partizipationsprozessen. Und wo, das sind sehr kompakte ja, auch, Prozesse, Haus des Sports, die eben von moderiert werden. Aber es gibt ein eigenes Institut schon, für Schul- und Sportstättenbau, genau. Lehrpersonen mitarbeiten, aber auch Schülerinnen, Schüler oder also anderes Schulpersonal, ja. Reinigungskräfte, Sekretariatskräfte, Schulwart, Wartin, falls die gibt, etc. Und mir ist eben bei diesen Partizipationsprozessen aufgefallen, beziehungsweise es gibt Schulbaukongresse oder diverse Veranstaltungen zu diesem Thema, da tummeln sich immer sehr viele Architektinnen, ja, oder für mich das noch Direktoren, Direktorinnen, Planerinnen etc., aber vergleichsweise immer nur ganz wenig Lehrpersonen, ja, Schülerinnen sowieso nicht. Und wo mein Eindruck ist, dass die sehr häufig, obwohl sie eigentlich sozusagen die meiste Zeit im Gebäude verbringen und das meistens in- und auswendig kennen und ganz viel Alltags- und Erfahrungswissen dazu haben, wissen, was funktioniert, was nicht, die haben aber immer den Eindruck, wenn es um Schulbau oder Umbau oder Sanierung geht, das ist nicht was, was sie betrifft oder wo sie Kompetenz auch spürt. Ja, ja, oder wo sie, also es ist so, glaube ich, so ein Gefühl des sich Fremdfühlens, ja. Ja, der ja. Und dann habe ich mir überlegt, na, das wäre doch super, wenn das in der Lehrerinnenbildung einfließt, also wenn es da schon Thema wäre. Aber wenn die vielleicht jetzt nicht gleich im ersten Jahr, wenn sie berufstätig sind, dann vielleicht mit Schulumbau konfrontiert sind, aber dass sie da zumindest schon mal ein bisschen was dazu gehört haben und damit die Schwelle irgendwie geringer wird, dass man da mitmacht und das auch einfordert, ja. Oder das hat mir der Lehrer Thomas Rauch aus München erzählt. An seiner Schule wurde ein großer Umbau gemacht oder sogar ein Neubau. Und er hat gesagt, als sie dann fertig waren, hätten sie eigentlich erst beginnen sollen. Weil dann waren sie nämlich Experten in diesen Bereichen und dann hätten sie mitreden können, da war aber schon alles vorbei. Das hat mir der Lehrer Thomas Rau aus München erzählt. An seiner Schule wurde ein großer Umbau gemacht oder sogar ein Neubau. Und er hat gesagt, als sie dann fertig waren, hätten sie eigentlich erst beginnen sollen. Mhm. Weil dann waren sie nämlich Experten in diesen Bereichen und dann hätten sie mitreden können, ganz, da war aber schon wichtig, alles vorbei. Ja. Also und was es ist du ein jetzt sehr, sagst, ist praktisch, also dass man die Lehrer in der Lehrerinnen-Ausbildung schon zu Experten also es oder gibt theoretische in diese Richtung aber es Expertise gibt dann einfach auch, wir stellen was ganz konkret heißt, einige also gebaute umzugehen. Beispiele, eben wie du sagst, aus Finnland, Dänemark etc. Also sehr bekannte Beispiele, die ja immer wieder zitiert werden oder vorgestellt werden, auch aus dem österreichischen pädagogisch innovativen Schulbau. Da gibt es jetzt noch nicht so viele neue Bauten, aber es wird. Ja. Kopenhagen, wie heißt die Schule? Hellerup. Ja. Die Hellerup. Ja, das ist eine Schule mit für ca. 900 Kinder. Sechs bis 14 ungefähr, ohne Klassenräume. Ja, also ist eine offene. Und das Spannende an dem Projekt ist, dass das ganz, also komplett Partizipationsprozess mit Eltern, Schülerinnen, Lehrpersonen erarbeitet worden ist, wie diese Schule ausschauen soll. Ja. Nein, die gibt es noch, ja, die funktioniert auch noch. Also es ist sicher ein bisschen adaptiert worden oder so, aber es funktioniert an sich noch mit dem gleichen Konzept, ja. Das heißt, ja, diese Lehrveranstaltung… Funktioniert die heute noch oder kann man die jetzt wegschmeißen? Nein, das ist am Zentrum für Lehrerinnenbildung. An der Universität Wien. Und dort gibt es ein Seminar? Ja, zum Thema Raum und Pädagogik. Und dort hast du praktisch diese theoretischen Inputs, dass du sagst. Also das genau. Heißt, ja, diese Lehrveranstaltung, die du machst. Ein bisschen sowas zur Geschichte des Schulbaus. Ja. An der dann, Universität Wien, ja. Und dort Raumsoziologie. Gibt's ein Seminar. Und dort hast du praktisch diese theoretischen Inputs, dass du sagst, also was ist da drinnen da in den theoretischen Inputs? Nein, bezieht sich vor allem auf die Martina Löw. Aha. und geht ein bisschen, aber das würde jetzt sehr weit führen, geht weg vom Raum als Containermodell, wo irgendwie der Raum als fix vorgegeben wahrgenommen wird und da drinnen passiert dann alles, ja, und geht in Richtung, also weg von einem absolutistischen Raumverständnis hin zu einem relativistischen, dass sozusagen das, was Leute mitbringen, Menschen mitbringen, ihre Erfahrungen, ihr was auch immer, dass sie dadurch sozusagen den Raum selbst erst herstellen, was das eigentlich für ein Raum ist. Ja. Dann beschäftigen wir uns mit dem Pierre Bourdieu, der eigentlich auch sehr viel in der Bildungssoziologie gemacht hat und der gesagt hat, also Räume sind auch nicht für alle gleich zugänglich, sondern es hängt auch von dem, er nennt es Kapital, also jetzt nicht finanzielles Kapital, sondern zum Beispiel soziales Kapital, kulturelles Kapital. Davon hängt auch ab, wie ich mir Raum aneignen kann oder was da für ein Raum entsteht. Ja, und dann stelle ich eben einige Beispiele aus dem Schulbau vor. Sorry, kann ich ganz kurz zu der Raumsoziologie, du hast gesagt, praktisch das Raum hängt auch ab, was mir Raum aneignen kann, was da für ein Raum entsteht. Mhm. Aber da werden Ziegel und Gedanken in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht. Ja. Sonja, kann ich noch ganz kurz zu der Raumsoziologie, du hast gesagt, praktisch das Raum. Ich glaube, die Martina Löw, die nennt das eher Speicher. Wie ist das Raum eben praktisch durch die Ideen, was bringen die Leute mit, auch erst entsteht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Bibliothek reingehe, Ziegel und Gedanken ohne Musik, in irgendeiner Weise Leute, in Verbindung gebracht. Ohne, die Ziegel sind ja aber nicht veränderbar, oder so, Gedanken schon. Dann ist das ein komplett anderer Raum, wie wenn ich dann abends hingehe und es ist voll mit Menschen. Also ich stelle mir dann, ich interpretiere das ganz anders. Ja. Was könnte das für ein Raum sein? Tagsüber würde ich mir denken, was ist das vielleicht? Und am Abend ist ganz klar, das ist jetzt eine Tanzfläche und das ist eine Diskothek. Oder Turnsaal kann auch, je nachdem, welche Erfahrungen Jugendliche oder Kinder mitbringen, wie sie den Raum erleben, kann für welche heißen super, endlich austoben und für die andere ist es Unterkammer zum Beispiel. Ja. Also es sind sehr unterschiedliche, es kommt sehr auf das drauf an, wie der Raum wahrgenommen wird. Und wenn man sich dann auch anschaut, zum Beispiel da geht es mehr um die Ausstattung, aber wenn jetzt, ich habe das mal gemacht bei einer der Lehrveranstaltungen, bin ich jetzt nicht vorne sozusagen, also die Lehrveranstaltungen finden in traditionellen Hörsälen der Uni Wien im Hauptgebäude statt und da ist klar, wenn ich da noch vorgehe, nehmen alle an, ich bin jetzt die Vortragende, und habe mich dann mal nach hinten gestellt und das ändert das Ganze, Also dann merkt man manchmal einen Moment der Irritation, was ist das jetzt, wer ist das jetzt, so, Aber man nimmt sehr viel vorweg, was ist das, was das für ein Setting sein könnte, Und wenn man fixe Bestuhlung hat, ist das auch irgendwie, ist es ein sehr, sehr fixiertes Setting, wo klar ist, wo die Positionierungen sehr klar zugewiesen sind. Die vorne steht, redet zu allen, und die anderen sitzen und hören zu, zum Beispiel, so, Bisschen klarer. Ja, absolut. Ja. Und da gibt es Fallbeispiele, die schaut ihr euch an und da gibt es wahrscheinlich gelungene und nicht gelungene. Mhm. Aber wahrscheinlich wird es immer dann in Zusammenhang stehen, was deine Studierenden dann auf der Uni schon bisher erlebt haben. Oder? Wir fangen immer an, eigentlich als erste Übung so ist so sich zu vergegenwärtigen, wie war die Schule, die ich besucht habe? Weil die meisten, muss man sagen, und da gibt's Fallbeispiele, die schaut keine ihr euch an oder und da wenig gelungene und nicht gelungene. Aber wahrscheinlich wird es immer dann in Zusammenhang stehen, aus, was so, deine Studierenden in der Uni ich, schon bisher wie erlebt war denn das, haben. Was oder? Waren, welche Orte habe ich mögen, welche Orte habe ich gemieden, warum, was waren meine Rückzugsräume etc. Also so anknüpfen an den persönlichen Erfahrungen und ich lasse dann am meisten so einen groben Grundriss zeichnen von ihrer Schule, damit dann sozusagen, dann stellen wir das anderen Grundrissen gegenüber und dann sieht man einfach auch oft sehr gut den Unterschied, wie Schulen ausschauen können. So. Und entwerft ihr dann auch eine? Eine neue. Na, wenn wir Zeit haben. Aber es gibt in dem Sinn keine perfekte Schule, ja. Also wir machen Exkursionen in zwei Schulen in Wien, Ja, in besonders schlechte Beispiele oder gute Beispiele? Nein, in pädagogisch innovative Beispiele. Also das eine ist, wie gesagt, es gibt noch nicht so viele neue Schulbauten. Das eine ist jetzt, wo wir regelmäßig hingehen, ist Hakasch-Polgerstraße. Die ist vor Jahren aus allen Nähten geplatzt und da gibt es sozusagen einen in besonders schlechte Beispiele oder gute Beispiele? Aha. Die eben pädagogisch innovativ gebaut worden ist mit einem Cluster-System. Ja, das schauen wir uns an. Da kriegen wir eine Führung durch den Direktor und das ist meistens sehr erhellend für die Leute, ja. Und heuer werden wir auch noch zum Bildungscampus am Hauptbahnhof im Sonnenwindviertel hinschauen. Der ist erst seit kurzem in Betrieb, mal schauen. Er ist auch noch nicht voll in Betrieb, sondern halt mit den ersten Klassen. Genau, und dann kommen auch noch Leute, eben zum Beispiel vom Österreichischen Institut für Schul- und Sportstättenbau oder eine Freiraumplanerin, die sich eben mit Schulfreiräumen und Nutzung von Schulfreiräumen sehr viel beschäftigt hat. Zwangsraumbau ist das eigentlich. Nee, es gibt schon nette Beispiele auch, ja. Aber die kommen dann, also so, ich hätte eben gern, dass die Studierenden schon konkret Leute, die in diesem Feld, Akteure in diesem Feld tätig sind, ja, dass sie kennenlernen, dass sie zum Beispiel das ÖSS auch kennen und gegebenenfalls sie an die wenden können, die haben eine tolle Bibliothek, ja, so dass diese Schwellen irgendwie geringer werden, ja. Also ich würde auf alle Fälle, wenn ich in einer Schule bin, die Schallfrage sofort in den Griff kriegen wollen, Oberla ist ein Bad, für Wiener gut bekannt. Großartig. Also ich würde auf alle Fälle, wenn ich in einer Schule bin, die Schallfrage sofort in den Griff kriegen wollen. Also Oberla ist ein Thermalbad, für Wiener gut bekannt. Großartig vom Schall. Das kann bummvoll sein, rammelvoll die Hütte. Es ist akustisch absolut administrierbar. Und wer das Diana-Bad früher noch kennt, das war die Hölle, einfach akustisch. Und in Schulen ist es das Gleiche. Also man kann, das wissen Akustiker, Schulräume ausstatten, dass sie die Atmosphäre eines Jazzclubs haben. Also man geht rein und sagt, auf einmal wird alles ruhig. Ja? Und ich verstehe nicht, warum man hier nicht Geld in die Hand nimmt. Und das wird wahrscheinlich nicht die Mörderkohle sein. Und wenn einfach jetzt nur zum Beispiel, wenn Schulen saniert werden, dann sollte das richtet, immer dabei sein. So kompliziert ist es doch nicht, weil jeder so Depp eigentlich ist das jetzt kann. Alle Schulen sozusagen nachgerüstet, wenn es passiert. Ich merke schon, ich werde zornig, weil es einfach so, nicht, ja? So aber leicht ist wäre, sozusagen, so Gutes zu tun. Da gibt es gewisse Vorgaben, wenn was saniert wird, was erfüllt werden muss, zum Beispiel die barrierefreie Zugänglichkeit. Das ist ach, dann, das ist, also, okay. Ja, genau. Das macht das Institut für Schul- und Sport. Genau, ja. Da gibt es ja Baurichtlinien und die Akustik gehört dazu und es ist eh sehr spannend, weil diese Dinge kommen immer als eines, also State of the Art, also das macht man halt und das macht das Prozesse, Institut für Schul- und Sportstätten. Ja. Und sie werden bei Weitem nicht nur von Lehrpersonen, die sie endlich ruhiger haben wollen, thematisiert überhaupt nicht. Die Kinder total. Und wenn man sich auch vorstellt, dass jetzt zum Beispiel mit Ganztagsschulen, aber überhaupt allgemein wird einfach die Zeit, die Kinder Lehrpersonen an Schulen verbringen, länger. Ja, also nichts mehr Auspuff, Kinder oder Lehrpersonen. Ja, absolut. Dann braucht man auch Rückzugsräume und die Kinder fordern das immer wieder ein. Ja? Sie fordern ein, einerseits, sie hätten gern Chillräume, wo es gemütlich ist, ja, wo man länger herumtoben kann, etc., aber auch Ruheräume, wo bitte nichts geredet wird, wo es wirklich ruhig ist. Ja. Und auch der Thomas Rausmünchen hat es erzählt, Rückzugsräume von ohne Aufsicht. Das ist immer der Wunsch. Das weil ist das, ja. Da sagt eben der Thomas, das müssen wir ja den Kindern auch beibringen. Also da kann nicht die Standardantwort sein. Und auch der Thomas Raus München hat es erzählt, Rückzugsräume im Sinne von ohne Aufsicht. nicht einsehbar sind. Weil auch das, und da sagt eben der Thomas, das müssen wir ja den Kindern auch beibringen. Also da kann nicht die Standardantwort sein, das dürfen wir euch nicht erlauben, ihr müsst immer unter Aufsicht also wer sein. Die Vorstellung, dass ich ständig Antwort, mit anderen zusammen bin wohl und immer euch in unter Beaufsichtigung die nicht einsehbar sind, weil wir euch das beibringen, auch ohne Aufsicht sich zu bewegen. Sagen. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Gratwanderung. Ja. Es hängt meines Erachtens auch immer wieder von der jeweiligen Schulkultur ab, wie viel Spielraum oder der jeweiligen Direktorin oder dem Direktor, ja, wo sie das, also wie viel Spielraum da den Kindern gegeben wird, den Jugendlichen, ja. Mhm. Ja, es gibt auch zum Beispiel, es gibt vom auch Richtlinien erarbeitet für die Gestaltung von schulfreien Räumen und Prämissen. Mhm. Und eine davon ist also das Recht der Kinder auf Risiko, ja. Mhm. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und Kinder müssen auch in ihrem Bewegungsverhalten lernen, mit riskanten Situationen adäquat umgehen zu können, ja. Architekt wird das schon unterstützen, also Fenster, die sinnvoll aufgehen, auch, dass man nicht rausfallen kann sofort. Ja. Nein, das bezieht sich jetzt eher auf schulfreie Räume, dass man da einfach eben auch lernt, also dass es nicht nur um Sicherheit gehen kann, sondern auch lernt zu balancieren, worauf zu klettern, ohne runterzufallen. Man lernt es nur, wenn man es probieren kann, ja. So. Aber die, das ist das mit der Aufsicht. Und ich meine, es beschäftigt mich auch. Ja. Wird das schon unterstützt? Nein, das also Fenster, die sinnvoll aufgehen, auch dass man nicht rausfallen kann sofort, wird es ja danach mehr planbar werden. Praktisch zu jeder Minute, aber dann gibt es eben sehr wohl Möglichkeiten, wo man nicht unter Aufsicht ist. Das ist nämlich sehr spannend, weil wir haben, das kommt manchmal in den Gesprächen raus, ja, dass zum Beispiel WC-Anlagen so ein Raum sind, wo man endlich rasen kann. Es gibt sind wir Kinder, die gehen aufs WC. Also wir können das gesetzlich festhalten, Aufsichtspflicht praktisch zu jeder Minute, aber dann gibt es eben sehr wohl Möglichkeiten, wo man nicht unter Aufsicht ist. Ich glaube, das kriegt man hin. Zwei Minuten steht draußen Schulkultur. Und dementsprechend wichtig sind witzigerweise WC-Anlagen werden auch immer wieder, in der Partizipation mit Kindern, Jugendlichen, gibt es so neuralgische Punkte, die immer wieder thematisieren werden. Ja, eben. Und WC-Anlagen sind da immer dabei. Also wenn die jetzt stinken oder grauslich sind. Ich habe das sicher gemacht und auch unter der Stunde, während der Stunde, das ist immer ich es genossen, ein Punkt, zu sagen, der wichtig ist. Und weiter, das ich musste nicht unbedingt, Räume, aber einfach wo nur diese denkt, zwei Minuten die Stille da draußen so wichtig, alleine zu eigentlich sein. Sind die Klassenräume und die wissen, was wichtig. Und ein zweiter Punkt sind zum Beispiel Garderoben. Ja, also Garderoben können auch oder sind sehr oft auch Angsträume, wenn die im Keller liegen und das Licht ausgeht und man ist dann allein und selbst wenn man Hilfe ruft, kommt nie jemand. Zum Beispiel in der Polkerstraße in der Hasch. Die Lehrer haben warmes Wasser auch. Da sind die im Erdgeschoss in einem Glasbau. Von außen und von innen einsichtig und bis zum Schluss der Schule, also bis am Abend, immer erleuchtet, oder beleuchtet. Hm. Wo man so versucht, diesem Raum als Angstraum was entgegenzusetzen, ja. Und was ich mir immer gewünscht hätte, wäre die Öffnung der Kabinetts gewesen. Ich hätte gern einfach lange die Landkarten angeschaut, ich hätte es nur gedurft. Oder im Physikkabinett. Nur einfach etwas machen zu können. Aber das ist auch, also man kann jetzt nicht sagen, wenn also Schulen neu gebaut sind, weil zum Beispiel sagen dann auch Studierende im Seminar, aber wir werden wir werden wahrscheinlich in einer dichten, engen, alten Schule arbeiten und die neuen Schulen, die haben halt so viel Platz und so viel Raum, aber da ist sozusagen, es ist was nicht ich mir so, gewünscht hätte, die haben den gleichen Raum zur Verfügung, gewesen. Mehr oder weniger. Ich hätte gerne einfach nur damit, lange die Landkarten Flächen, die angeschaut, sonst, hätte ich es nur gedurft. Oder im Physikkabinett nur, einmal, nur einfach etwas wie ein Gang, machen der zu können. Immer nur zum Raus- und Reingehen genutzt wird, dass diese Flächen Aufenthaltsqualität kriegen. Ja, polizeilich hochgefährlich, dass man da etwas genau. macht, hochverboten. Ja. Hat ein Volksschullehrer erzählt aus Brigittenau. Ja. Immer mit einem Fuß im Kriminal gestanden. Ja. Aber das daran wird gearbeitet, dass die sogenannten Verkehrsflächen, so integriert werden oder so umgestaltet werden, dass sie sozusagen nicht nur diesen Verkehrsweg ermöglichen, sondern auch Aufenthaltsqualität kriegen. Ja. Und da kommt zusätzlicher Raum zustande. Hochgefährlich, ja? Dass man da etwas macht, hochverboten. Also hat ein Volksschullehrer erzählt aus Brigittenau, immer mit einem Fuß im Kriminal gestanden, mit seinen Umgestaltungen. Ja. Ja, also wichtig ist, unser Fokus ist da bei diesen Partizipationsprozessen, dass es nicht darum geht, dass dass Lehrpersonen jetzt konkret planen und bauen. Also wo genau was, wie kann sich das ausgehen? Dazu gibt es Architektinnen. Ja. Es geht eher um sowas wie die Erweiterung eines Qualitätenkatalogs. Ja. Wenn dieser erste Schwung an mehr von den Lehrern formuliert wird, von den Beteiligten, wir möchten mehr, also eben das irgendwie umzukriegen, dass es einfach nicht um ein anderes geht. Sondern auch arbeiten, wie schauen Lehrerinnen-Arbeitsplätze aus, ja, oder Erholungsräume. Und jetzt habe ich den Faden von, glaube ich. Das macht nichts, weil da habe ich nämlich ein Beispiel. Gymnasium Parma. Ja. Die haben ihr Lehrerzimmer umgestaltet und jetzt gibt es Sitzgruppen, runde Tische, größere Tische, wo man sich als Lehrer sitzen kann und arbeiten. Und man räumt dann sein Zeug auch wieder weg. Und zwar, wo räumt man es hin? In zwei, drei Zeilen mit Stehpulten, wo man eigentlich nicht arbeitet, aber wo man halt so im Vorbeigehen die Sachen reinräumt und seinen eigenen privaten Ort. Ja, das macht nichts, weil da habe ich nämlich ein Beispiel. Gymnasium Parhammer Platz in Wien, die haben ihr Lehrerzimmer umgestaltet und jetzt gibt es Sitzgruppen, runde Tische, größere Tische, wo man sich als Lehrer hinsetzen kann und arbeiten. Und man räumt dann sein Zeug auch wieder weg. Und zwar, wo räumt man es hin? In zwei, drei Zeilen mit Stehpulten, wo man eigentlich nicht arbeitet. Da gibt es mehrere Beispiele. Also aber wo man halt so im Vorbeigehen die Sachen reinräumt und seinen eigenen privaten Ort. Und das funktioniert, sagen die Lehrer, super. Die haben weil einfach, das ist Lehrerinnenzimmer jeder Platz besetzt. Sie haben umgestaltet, beziehungsweise aus eigenes Mobiliar entworfen. Aber auch so dieser große Stammtisch, wo man sich dazu sitzt. Dass man sozusagen seine Sachen gut wo verstaut. Funktionieren und so, dass immer Platz frei ist, aber auch Platz für Kommunikation bleibt. Vorher, wo jeder Lehrer seinen einen Quadratmeter Tisch hatte und neue Lehrer keinen gekriegt haben. Da muss man nicht gleich auf den nächsten Schulumbau, der vielleicht in 20 Jahren erst ansteht, oder Schulsanierung warten. Ja. Es gibt schon auch Möglichkeiten, in einem kleineren Rahmen was zu tun, um sich wohler zu fühlen. Ja. Ich meine, der große Schulumbau, der dann auch mit der Möglichkeit einhergeht, ein anderes pädagogisches Konzept zu erfolgen. Den habe ich in Zürich kennengelernt, an der Freien Evangelischen Schule Zürich. Die haben einen großen Umbau gemacht und haben sich aber überlegt, wir wollen jetzt die Funktionierung anders gestalten. Also nicht Klassenräume, sondern Zonen von groß und öffentlich bis ganz privat. Und dort hat jeder Schüler einen eigenen Schreibtisch in einer Ruhezone, wo er allein. Ich meine, der große Schulumbau, der dann auch mit der Möglichkeit einhergeht, ein anderes pädagogisches Konzept zu erfolgen, den habe ich in Zürich kennengelernt, an der Freien Evangelischen Schule Zürich. Die haben einen großen Umbau gemacht und haben sich aber überlegt, wir wollen jetzt die Zonierung anders gestalten. Also nicht Klassenräume, sondern Zonen von groß und öffentlich bis ganz privat. Und dort hat jeder Schüler einen eigenen Schreibtisch in einer Ruhezone, wo er alleine privat, also in so Inseln, Lerninseln, arbeiten kann. Und es gibt große Räume, große Klassenräume und alles dazwischen. Aber was damit einherging, und das hat mir auch eine Architektin erzählt in Wien, Fesch und Fuchs, oder wie heißen die? Fasch und Fuchs, genau. Ja. Eben, also dass ich denke es, mal, es hat sehr gut möglich mit ist, einem anderen Verständnis von auch in das, Schulen, was Lehrpersonen diese Zonierung sollen, von ganz privat, das ist, kann also, ein Kästchen sein, das man zusperren kann, bis öffentlich einfach Coach? Viel abgestufter zu gestalten. Unterstützend beim Lernen. Und das gefällt mir Lernen? Schon sehr gut. Aber dieses pädagogische Konzept in der Schweiz, das geht einher, dass man eben den Schülern Lernaufträge gibt, die sie mit Lernberatern selbstständig bearbeiten. Raus, immer also wieder, wenn es notwendig ist, in größere adressiert Verbände werden, die gehen, es wirklich wo betrifft, etwas unterrichtet die das, wird. Noch, das noch hat sehr viel geändert im Inneren. Ja, oder diesen Input noch brauchen. Ja. Und der Rektor dieser Evangelischen Schule sagt, wir Also unser Konzept basiert auf Erkenntnissen der Gehirnforschung, wie lernen Menschen, und andererseits aus der Erkenntnis, aus dem Hintergrund, dass wir nicht erwarten, na, überhaupt nicht, genau. Sondern dass sich die Schule an die Gesellschaft anpasst. Ja. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Nein, ich denke mal, hinter den, also es gibt einfach, wenn man sich anschaut, so Theorien zum Lernen oder so, da kommen auch, also und der Rektor dieser evangelischen Schule sagt, Schule hat da sozusagen auch die Monopolstellung. Also unser Konzept basiert auf Erkenntnissen der Gehirnforschung, wie Lernen, wo das Lernen stattfindet, und andererseits verloren. Und es wird einfach immer mehr erkannt, wie wichtig zum Beispiel informelles Lernen ist. Also das Lernen laufend stattfindet und nicht nur auf dem Bereich, sondern dass sich die Schule an die Gesellschaft anpasst. Das Konzept des lebenslangen Lernens. Ja. Das heißt, es geht weit über, Lernen geht weit über die Schule hinaus oder so, ja. Ausgeschriebenes Zeugnis, das Semesterzeugnis, dann ist es wieder ganz sehr konkret, dass es nicht hinausgeht, sondern nur bis Jahresende, um nachher drauf sitzen zu bleiben. Ein Beispiel, ein interessantes, habe ich aus unserer Abendschule, die umgezogen ist in ein Universitätsgebäude mit langen Gängen, Professoren, die ein Büro haben und großen Hörsaal sehen. Und jetzt hat bei uns jeder Lehrer ein Büro, gemeinsam auch mit anderen. Naja, und wenn das Zertifikat dann ausgestellt wird, das Zeugnis, das Semesterzeugnis, dann ist es wieder ganz sehr konkret, dass es nicht hinausgeht, sondern nur bis Jahresende, wo man nach wie vor auch sitzen bleiben kann. Ein Beispiel, ein interessantes, habe ich aus unserer Abendschule, die umgezogen ist in ein Universitätsgebäude mit langen Gängen, Professoren, die ein Büro haben und großen Hörsälen. Und jetzt hat bei uns jeder Lehrer ein Büro, gemeinsam auch mit anderen, wenn es ist. Und ein Kollege und ich haben ein Büro gegenüberliegend und dazwischen ist ein Raum. Und der ist immer offen. Und wir haben zwei Fauteuils reingestellt, also sehr bequeme Sesseln und einen Tisch und Blumen und ein Hirschgeweih, das ist das sogenannte, und den Bundespräsidenten. Und es sind dann nur zwei Sesseln drinnen. Und was sehr interessant war, ist, und draußen steht ein Türschild, Projektraumbesprechungen. Es ist, weil dort eben auch Studierende vorbeigehen können, immer wieder jetzt der Fall, dass sich jemand hinsitzt in diesen bequemen Sesseln, das ist sehr einladend gestaltet, und Zeitung liest, die dort auch immer bereit liegt. Oder zwei Studierende, die etwas gemeinsam lernen. Und für uns ist das sehr in Ordnung. Es können aber auch genauso Lehrer sich hinsetzen. Er hat keinen Marschall der Raum. Wunderschön in der Theorie und auch in der Praxis bis hierher. Allerdings kommen aber dann Studierende auf die Idee, dass es super gemütlich und gepflegt ist. Sie holen sich aus anderen Klassen Sesseln und dann sind es plötzlich 7 Studierende, die dann ihre Flaschen stehen lassen und dann ist es nicht mehr gemütlich, weil dann muss einer zusammenräumen, nämlich ich. Was mache ich? Ich erkläre es den Leuten, dass das nicht gut ist, weil warum soll ich einladend gestalten, wenn sie das Ganze anders hinterlassen? Das ändert sich aber dann am nächsten Tag sofort, weil andere 7 kommen und das eigentlich sehr erfolglos ist. Ich habe jetzt dann das so gelöst, dass ich ab 2 Personen, also wenn es 3 sind, die Leute bitte, die Aufenthaltsräume der Schule zu nutzen und das jetzt. Das heißt, ich schmeiße sie raus. Und das hat sich herauskristallisiert, dass dieses Konzept, ich sage nichts und bin einladend, wenn bis 2 Menschen da sind, ich schmeiße sie raus, wenn es mehr sind, das mittlerweile sich herumgesprochen hat. Ich komme mir relativ schäbig dabei vor, aber es funktioniert. Und weil die 2, die dann da sind, das mache ich mit, probeweise so, also das gibt es eigentlich immer wieder auch, die gehen auch raus und lassen Sachen liegen, aber das habe ich mit Belohnung gemacht, dass ich ihnen ein Wert, das echte, angeboten habe und in dem Moment, wo sie es genommen haben, das Zuckerl, habe ich gesagt, aber bitte seien so lieb und wenn sie rausgehen, nehmen sie ihre Flaschen mit. Und die Kombination scheinbar von Belohnung und Aufruf zum Zusammenräumen hat funktioniert. Finde ich schwarze Pädagogik ganz übel. Aber es geht. Und das Interessante ist aber, dass diese 7 Leute nur deswegen reingekommen sind, in Folge, und dass dieser Druck einfach spürbar war, diesen Raum sich anzueignen, weil die Direktion die Bibliothek zugesperrt hat wegen Vandalismus. Bibliothek ist ein Euphemismus. Da gibt es keine, Euphemismus, glaube ich, sagt man. Es gibt eh keine Bücher da drinnen. Das ist nur ein Aufenthaltsraum, der außerhalb jeder Kontrolle war, weil keiner von uns Lehrern reingegangen ist. Und in kürzester Zeit einfach Chaos offenbar die Folge war, und man konnte sich nicht anders helfen, als es zuzusperren. Also, jetzt war aber dieser große Aufenthaltsraum weg, zum Beispiel eben das sodass Beispiel, praktisch eindringende Horden von Studierenden, also jetzt wie bei Völkerwanderung, wo man sagt, eindringende Horden. In der Mitte, im großen Bereich, das ist die Aula, und rundherum Bereiche geflutet haben. Und das ist schon also eine beinharte Auseinandersetzung von Zugänglichkeit, kann, ja? Von Ausschließen, und Einschließen, Macht, von Druck, die weil die Brutalität war genauso auf der anderen Seite. Die Studierenden haben sich den Raum einfach runter? Gekappert. Also nicht Falter, was sehr kann da die Jugendlichen nicht irgendwie was runter und keine Ahnung, ist das nicht gefährlich? Ja? Und da hat er gesagt, dass eigentlich bis auf einmal, da ist das ungefährerweise passiert, ja, ist da noch nie was runtergeflogen. Ja, und also dann war eben so die Frage, naja, wie hat jetzt sozusagen der neue Schulbau, wie hat sich der aufs Klima ausgewirkt, ja? Und da hat er gesagt, naja, er hat den Eindruck, also die Leute kommen, sind einfach viel freundlicher geworden, die Schüler, Schülerinnen, ja. Die kommen mit dem Lachen rein, gehen mit dem Lachen, grüßen, und sie haben überhaupt kein Problem eigentlich mit Vandalismus oder mit Zerstörungswut in irgendeiner Form. Ja. Und er meint, dass es eigentlich damit zusammenhängt, dass die Schülerinnen einfach merken, den Wert, den ihnen die Gesellschaft gibt, ja, die merken sie in dem, wie das Ganze gestaltet ist, ja, weil der Wert drauf gelegt worden ist, dass das schön ist, dass es ansprechend ist, dass es den Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen entspricht, ja, dass es, ja, dass sie auch mit diesem Respekt, also respektvoll damit umgehen, ja, und dass sie das sehr positiv ausgewirkt hat, die Gestaltung, ja, und aus dem, zum Beispiel aus öffentlichen Räumen oder so, da ist es häufig so, also zur Vandalismusvorbeugung oder so wird immer geraten, zu schauen, dass wenn wo irgendwas passiert, ja, dass das dann auch wieder in Ordnung gebracht wird. Also möglichst, also schauen, dass Sachen, also Bereiche nicht verschmutzt sind, ja. Weil dann laden sie zu mehr Vandalismus ein, ja. Weil irgendwie, das hat keinen Wert, ja, das ist... Also mein Kollege und ich, also ich habe das jetzt bei diesem Raum einfach so auch von meiner Vorstellung her, man kann, also jeder kann den Raum benutzen, aber man kann ihn nicht beziehungslos benutzen. Also nachdem den Sessel ich gekauft habe und irgendwie den Teppich und zusammenrollen, muss man eine Beziehung aufbauen, dann kann man den Bereiche nicht verschmutzt sind. Ich würde sagen, das ist super. Ja? Ja, ja. Also so, dass es auch mit der Beziehung zu innen zusammenhängt. Ja? Ja, so. Also mein Kollege und ich, also oder, ja. Ich habe das jetzt bei diesem Raum einfach so auch von meiner Vorstellung her, man kann, also jeder kann den Raum benutzen, also, aber man kann ihn nicht beziehungslos benutzen. Genug Reibungsflächen mit innen. Also ja, und nachdem es geht ja um den Sessel Ihre Grenzen, ja, oder und was Sie irgendwie den Teppich wollen mit oder nicht zusammenräumen, und das ist eine Auseinandersetzung muss man mit innen, mir eine Beziehung ja, aufbauen, dann kann man den Raum nutzen. Auch dann mitkriegen, okay, ich weiß nicht, kann ob man das okay mit dem Herrn Bodingbauer machen, das will er nicht. Also es ist auch eine andere Auseinandersetzung, wo wir auch als Person noch greifbar sind. Ja, oder weil ohne Beziehung kann man es nicht machen. Man kann nicht, das geht nicht. Naja. Dafür gibt es Aufenthaltsräume, die eben dann teilweise zugesperrt werden. Oder, ja. Und die andere Geschichte, einen zweiten Versuch. Ja, absolut, ja. Es geht ja um Ihre Grenzen, ja, ja. Was Sie wollen oder nicht wollen, oder es ist ja Auseinandersetzung mit Ihnen. Ja? Genau. Wo die Jugendlichen auch dann mitkriegen, auf die deswegen hängt er ja. Und genau. Und das Geweih. Und das österreichische Land. Ja, ja. Ja, im besten Fall, wenn sie nicht schon weg sind, ja. Aha. Und noch einen Versuch haben wir probiert. Wir haben das Zimmer, das eben, wo die Tür wirklich immer offen ist und wo Projektzimmer draufsteht und kein Lehrername oder den Autoritätsschrauben ein bisschen angedreht. Wir haben also den Bundespräsidenten reingehängt. Und das österreichische Wappen. Das finde ich witzig, also ihre Beobachtung. Oder auch, was sie gemacht haben. Weil ich hätte mal gedacht, möglicherweise muss man den Raum wieder personalisieren, sodass man das Gefühl Zeitungen, hat, der ist möglicherweise schon wo man praktisch beim persönlich jemanden zuordnen so hin. Also so. Es schaut jetzt einen Tick mehr nach dem Zimmer aus. Ja. Und das hat die Situation wieder entspannt. Weil achtsamer damit umgegangen wird. Ja. Es sieht aus, als ob man jemanden wirklich schaden würde, wenn man wie man es gestalten kann, sodass man das Gefühl hat, Chaos na gut, das ist kein absolut unbesetzter Raum, der gehört zu wem oder das kann ich mitnutzen, aber es ist auch ein bisschen so, kein Privatraum, aber personalisierter Raum. Ich habe mir dann auch gedacht, möglicherweise, wenn Sie drinnen ein schönes Bild aufhängen oder so. Ein Namensschild drauf. Sie haben ja andere Dinge aufgehängt. Keine Kunst. Das gibt es. Also praktisch vorne Projektraum Bodingbauer. Aber das wäre mir diesen Tick zu viel gewesen. Ja. Den gibt es beim Lidl um 10 Euro. Einen Highlight-Kalender. Also das ist eine kurze Ansammlung, die da entsteht. Aber ziemlich einfach überlegt. Aber es ist trotzdem sehr spannend. Erstens Ihre Idee oder was Sie probieren und wie Sie auch sehen, wie sich das auswirkt. Ja. Und wie sich aber das auswirkt. Das haben wir gemacht. Das gibt es. Also es gibt rätselhafte Bilder. Da gibt es Bilder mit naiver Kunst. Also so diese. Die Frage, wie man den einen Heimatkalender mit dem Raum machen könnte. Den gibt es beim Lidl um 10 Euro. Einen Heimatkalender. Raum wahrgenommen wird. Genau. Also das ist eine relativ kuriose Ansammlung, die da entsteht. Aber ziemlich. Das haben übrigens schon. Ja, ich habe bei Ach so, na. Und wie sich aber das auswirkt systemisch, wenn an einer anderen Ecke der Schule etwas zugesperrt wird, wie das sofort bei uns dann heroben die Auswirkungen. Nein, ich bin eindeutig bei du mit dir. Okay, dieser Bibliotheksraum, der praktisch sehr groß ist, aber passiert uns immer, dass man einfach nur zusperren. Und da müssten, richtig, also mit der Bibliothek. Was würdest du da machen? Wir sagen übrigens du, gell? Wir sagen so, eben, weil man Ihnen gehört. Ich glaube, das passiert so im Reden, wenn man über ein bestimmtes Thema spricht, dass man switcht auf Ihnen. Kann man dann noch nachhören? Wir werden einen Zähler. Aber hättet ihr die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Gruppe interessierter Jugendlicher zu arbeiten? Dieser Bibliotheksraum, der praktisch sehr groß ist, aber passiert uns immer, dass wir einfach nur zusperren. Es gibt dort eine runde Budel, wo man eigentlich, also meine Idee wäre, dass Lehrer ihre Sprechstunden in diesem Infozentrum-Budel abhalten. Das heißt, es ist eigentlich immer wer da und auch Studienkoordinatoren, die praktisch so Inskriptionsberatungen machen, einfach auch ihre Sprechstunden dort machen. Muss ja nicht 24 Stunden besetzt sein. Oder halt nur mit den Ältersemestrigen, das trifft dann wahrscheinlich genau die das nicht tun, oder? Hätten wir, aber diese Gruppe müsste erst dazu geschaffen werden. Also die Studierendenvertretung ist im Moment nicht sehr greifbar, weil einfach wir doch sehr kurzweilig oft Leute für ein paar Semester zu Gast haben, die dann wieder weggehen. Also eigentlich glaube ich, dass wir hier die Strukturen anbieten müssen. Weil sonst wäre schon die Erfahrung, dass wenn dort was kristallisiert, aber Jugendliche wir beteiligt sind, wir haben sonst in dem, wie was gestaltet wird, dass sie dann auch mehr darauf achten, dass das erhalten bleibt und schön bleibt oder so. Ja, es gab Versuche, aber es ist einfach, das Schiff ist zu groß, um es einer Person zu überlassen. Praktisch die dann mit ihrer Idee versucht, etwas anders zu machen. Es braucht schwer, mehrere sozusagen. Menschen, also da eine persönliche die das betreiben. Beziehung zu diesem Raum zu schaffen und für dafür alle. Dafür fehlen uns, also dafür teilen wir keine Ressourcen zu. Also ich würde Ich habe einmal ein Lehrerzimmer, Lehrerinnenzimmer in einer Schule, die akustisch eben ganz, ganz schwierig war, gesehen. Die haben den ganzen Deckenbereich mit Eierkartons aus. Es gab Versuche, aber durch die hohe Zahl, wir haben 2000 Studierende, das, also da, in da Summe, die Schallwellen unterschiedlich da, oft also hier da, sind. Die haben dadurch die Akustik viel ist besser. Ist das zu wenig Haftung? Ja, ja. Ja, und er ist auch akustisch grausam. Er ist als Aufenthaltsraum, finde ich. Nein, eh, aber. Aber es gibt eben auch, man kann. Ja, so mit Löchern drinnen, die eben. Also es, man kann relativ leicht, würde ich jetzt mal sagen, die Decke abhängen. Ja. Mit, und das geht schon. Also Deckplatten, die, genau, die eben Schallwellen brechen. Ja. Nur wenn die halbwegs was können, dann kosten die auch halbwegs was. Ja. Also die feuerpolizeilich ein Wahnsinn. Wahrscheinlich wird man da verhaftet. Also man muss auch sagen, zu dieser Schule, es war die Lösung, die ist mittlerweile. Du hast ja die Schule nicht gesagt. Gibt, die gibt es nicht mehr. Ja, eh, aber ich meine, das sind genau die Grenzen, wo ja. Na, die feuerfesten Platten, die man. De facto darf man möglicherweise auch in der Büroausstattung gar nicht bestimmte Gegenstände reinstellen. Feuerpolizei. Ja. Also mir fällt jetzt zu diesem Raum mit in der Schule nur Platten. Ein, so dass es möglicherweise. Also nur alle Jugendlichen wissen sehr können, gut, wie sie, wenn sie mal zu Besuch sind, also und ins Wohnzimmer treten, wie sie charmant, sich da verhalten. Das ist eben funktioniert, ja. Das nicht kostet. Ja. Also wenn sie nur wissen, zu wem sie höflich sind. Ja. Okay. Also vielleicht eine Möglichkeit, aber da ist eben die Problematik. Einen Privatbereich zu gestalten, wo man eintritt, de facto darf man möglicherweise auch in der Büroausstattung. Das ist jetzt wie das Wohnzimmer von irgendjemandem. Wobei ich mir denke, es ist einfach schwierig, weil es so riesen, es ist riesig, 2000 Personen, und noch dazu, wenn viele auch bald wieder wegfallen, die haben keinen großen Anlass, sich an die Schule so näher zu binden. Ja. Der große Aufenthaltsraum. Ich glaube, Und sind auch sehr höflich übrigens, also wenn sie nur wissen, zu wem sie höflich sind. Und wenn ich eine menschliche Beziehung habe, also vielleicht wäre es Satz, dann funktioniert es. Wenn es ein anonymes Gemäuer ist, passiert es einfach, dass wir Studierende Fotos aufgehängt im Gang. Also wenn er keine Beziehung hat, dann ist es unmöglich. Ach so, es gibt zum Beispiel auch, an Wiener Berufsschulen, der gibt so Kommunikationszentren. Ich glaube, dass es einfach nur über Personen geht, über menschliche Beziehungen. Sozialarbeiterische Betreuung. Und wenn ich eine menschliche Beziehung habe zu einem Platz, wo ein Team dann immer sozusagen ein Angebot, wenn das ein anonymes Gemäuer ist, passiert es einfach, dass da haben Studierende Fotos aufgehängt im Gang und ein anderer geht vorbei mit einem Leuchtstift und streicht die alle durch. Also wenn er keine Beziehung hat, dann ist es unmöglich. Ist auch ein Bedürfnis. Bedürfnis nach Rückzugsraum. Rückzug, genau. Nicht gestört werden. Ist das Interessante, dass erstmals möglich ist. Mhm. Ja, es kann eine Gruppe von Lehrern für sein Büro oder für ihr Büro einfach die Tür neu verunmontieren. Oder man kann die Tür aushängen. Es gibt auch Lehrer an unserer Schule, die sagt man bei ihren Büros eben die Tür. Also dieses Privileg haben die, meistens die Türschnallen abmontiert haben nur die und sind Knäufe, wobei man nicht Eicherschule ist ja sozusagen, das sind wenn offen wäre. Da Jugendliche, ist Erwachsene, die kennen auch sozusagen als Rückzug, die können jederzeit das Gebäude verlassen. Nach Rückzug, genau. Und das ist das Interessante, dass erstmals möglich ist. Ja, es kann eine Gruppe von Lehrern für sein Büro oder für ihr Büro einfach die Türknäufe ummontieren. Oder man kann die Tür aushängen. Das, also wenn ich Direktor wäre an einer Schule, sagen wir irgendwo im Land, ich würde einfach als Direktor einen Stammtisch oder einen runden Tisch oder einen großen Tisch. Abendschule, 17 Jahre plus. Die kennen auch. Wer mit mir reden muss oder braucht, dann muss ich. Stimmt, sind freiwillig da im Idealfall. Also eins der bestgehütetsten Rückzugsorte ist das Lehrerzimmer in Schulen. Und das, also wenn ich Direktor wäre an einer Schule, sagen wir irgendwo am Land, ich würde einfach als Direktor einen Stammtisch oder einen runden Tisch oder einen großen Tisch in die Aula stellen und dort würde ich sein. Und wer mit mir reden muss oder braucht, dann muss sie halt super sitzen und dann muss man sich schon vielleicht einmal zur Seite sitzen können. Und dann einfach Also ich denke mal, da muss man mit den Lehrpersonen die dazu arbeiten. Ja. was Sie sich vorstellen können, was Sie sich wünschen. Wenn das passiert, ja, das ist eben die Frage. Es ist ja ein Bedürfnis. Die müssen das mittragen, wenn Sie sagen, das wollen wir nicht, dann bringt das nichts, Schule, wenn es passiert. Eine alte Schule, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde die Bahn zum Lehrerzimmer einsetzen. Und es hat viel zum Beispiel an den heutigen Schulbaudiskursen, ja, die hat in den 60er-70er-Jahren schon mal gegeben. Das wäre jetzt Partizipation. Wie könnten wir diese Öffnung herstellen, ohne dass die Lehrer das Gefühl haben, ihre Grenze wurde jetzt abgeschafft. Und damals hat es aber eben keine Partizipation gegeben. Ja. Die Lehrerinnen und Lehrer, also sie sind auch nicht geschult worden, wie jetzt in offenen Lernlandschaften oder in diesen neuen Gebäuden, wie man da unterrichten kann. Ja. Und es ist schiefgegangen und es hat dann einen absolut Backlash gegeben, genau. Und man ist wieder so auf die typischen Gangschulen irgendwie zurückgekommen. Und ich denke mal, heute ist es eben, also ja, damit das heute irgendwie funktionieren kann, braucht es eben diese die Beteiligung von Lehrpersonen. Und wir haben auch sehr gute Erfahrung gemacht damit, dass wir bei diesen Partizipationsprojekten zu Schulumbauten heute, dass wir Exkursionen anbieten in andere Schulen, die umgebaut worden sind, wo man dann, und das war wirklich einmal so bei einer Schule, die sie gedacht hat, na, das geht nicht und hin und her, ja. Und die sind dann in die andere Schule auf Exkursion gefahren, ja. Und sind zurückgekommen mit dem, das wollen wir, das machen wir jetzt, ja. Also so, und die haben sich einfach mit den Lehrpersonen unterhalten können, haben die Atmosphäre mitgekriegt, mit dem Direktor unterhalten können. Und ja. Also da hat das sehr, sehr viel gebracht. Aber ich glaube, man muss die Lehrpersonen mit im Boot haben. Sonst geht das nicht. Ja, eben. Und ich bin ja auch in diesem alten System aufgewachsen, wo man dann sofort sagt, okay, man würde das jetzt so und so machen. Was ich besonders eben charmant finde, ist die Partizipation, weil es eben dann nicht von mir abhängt und von dem, wie gut ich das jetzt glaube zu können, sondern einfach, weil es eine Entwicklung ist, ein Prozess. Super, ja. Also so einen Prozess anzuleiten. Ja, also die müssen das mittragen, sonst, ja. Na, also wenn es über ihre Köpfe passiert, dann glaube ich, hat man einfach Boykott. Ne? Und auf der anderen Seite, das heißt, ja, eben, und ich bin ja auch in diesem alten System aufgewachsen, wo man dann sofort sagt, okay, man würde das jetzt so und so machen. Was ich besonders eben charmant finde, ist die Partizipation, weil es eben dann nicht von mir abhängt. Und wenn ich überhaupt nicht so unterrichten möchte, das jetzt glaube zu können, sondern einfach, weil es eine Entwicklung ist, ein Prozess. Und das ist das modernere Konzept, einen Prozess anzuleiten. Ja, sonst spürt es nicht. Und was mir auch noch dazu einfällt, also der Wunsch nach Rückzug, ja, den Lehrpersonen, und das kann ich auf sehr gut Seite, nachvollziehen, wenn es eine also Schule gibt, mal nicht die auf eine bestimmte sein, Weise rund um die Uhr gebaut ist. Und Schüler, für Schülerinnen, witzigerweise, das haben wir vorher kurz geredet, ist es Weise oft passen. Der WT, also der WT ist so ein Raum, aber witzigerweise auch, zum Beispiel haben viele erwähnt, in den Pausen, aber das ein, dass das manchmal halt der Klassenraum der ist, der eigentlich Erzieher so eigentlich Lehrer der richtig. Raum, der par exemple ist, wo die Lehrperson kontrolliert, was man tut, aber in den Pausen niemand da ist und dass das für manche ja in den Pausen der Rückzugsraum ist, wo endlich mal unbeobachtet bin. Und das habe ich sehr spannend gefunden, so von also diese doppelte Bedeutung von diesem Klassenraum. Ja. Und es sehr brutal ist eigentlich, es gibt ja auch Schulen, wo dann die Kinder in der Pause rausgehen müssen. Ja. Ja, das wäre für mich in meinem Verständnis jetzt raus in die Kontrollierbarkeit, ja. Eigentlich der Raum, der paar Beispiel ist, wo die Lehrperson kontrolliert, was man tut. Großen Pause. Aber in den Pausen. Niemand da ist, der es kontrolliert. Da ist die Nähe zum Gefängnis nicht mehr weit. Ja. Absolut. Und es sehr brutal ist eigentlich, es gibt ja auch Schulen, wo dann die Kinder in der Pause rausgehen müssen. Und beim Stiegenausgang waren Ältere positioniert. In meiner Volksschule mussten wir in der großen Pause im Kreis gehen. Ja, für uns war das völlig normal. Ja, und heftig. Es war in der Mitte, ist eine Lehrerin gegangen oder eben einer der wenigen Lehrer. Und wir gingen alle im Kreis und am Fenster vorne und beim Stiegenausgang waren Ältere positioniert, also besonders prestigeträchtige Schülerinnen und Schüler, die kontrolliert haben, dass der Fluss erhalten bleibt, dass niemand beim Fenster stehen bleibt. Und, ja, aber auf der anderen Seite, es war keine aggressive Atmosphäre, das, so haben wir halt die große Pause verbracht, im Kreis gehend. Das war für uns aber ganz normal. Man dann davon? Und besonders dann ist man weiter vorne und muss witzig war halt das Einzige, was man machen konnte, um das zu unterwandern, dass man, man kann praktisch die mit einem Gen aussuchen. Früher abbiegt. Also man ist da in seiner Schlange der Wand entlang gegangen und konnte aber praktisch in die andere Schlange, die schon zurückgegangen ist, auf der anderen Wand, rüberwechseln, huschen. Damit eben der Lehrer hat es eben nicht bemerkt, wenn er mit dem Rücken schon weitergegangen ist. Dann kann man Kontakte, soziale Kontakte zu dieser Person knüpfen, mit der man eigentlich reden möchte. Naja, aber das Pausenbrot. Und ich habe mich da immer dann an ein blondes Mädchen herangehuscht, weil die hat mir immer ihr halbes Semmel geschenkt, weil sie hat geglaubt, ich bin ein hungerndes Kind. Dabei war es nur so, dass wir in den 70er Jahren biologisch zu essen begannen zu Hause. Ja, und nur Vollkörper Tagesfreizeit hatten. Und dann geht man und das war für mich nicht so attraktiv. Und das blonde Mädchen mit diesem halben Semmel, das war einfach das Schönste, was mir jede große Pause passiert ist in dieser Atmosphäre. Ja, das ist sozusagen. Aber Moment einmal, das war. Erklärt, warum wir. Gibt es. Ja, ja, genau. Sie ist immerhin aber du meinst mit dem Atmen, ist es so normal gekommen, dass, man in der, dass Schüler in Pausen aneinander vorbeigehen? Das findest du das? Beaufsichtigen muss, dass es im Kreis gehen lässt. Ja, ja. Du meinst, na, ja, wahrscheinlich war es. Verschobenheiten von mir? Wahrscheinlich war es das auch, ja. Ich meine, das war am Land. Welche sind deine Verschobenheiten? Ja, also irgendwie ein Jagdzimmer. Nein, absolut nicht. Das war, aber Moment einmal, das war, die Direktorin war eine Frau, deren Mann Polizist war. Das ist ja auch eine Kontrolle. Wahrscheinlich hat's, ja. Aber du, ich meine, du bist die aber wahrscheinlich hat's einen Tipp von ihm, das ist eine gute Idee. Und du bist, du hast, das und du hast die Möglichkeit, den Raum umzubenennen und ihn so zu branden, wie du ihn haben möchtest. Du meinst, das würde ein paar Verschobenheiten von mir, immer die Person, die mit mir Macht ausgestattet ist, ja. Du verteilst not, das ist so. Naja, keine Ahnung, also irgendwie ein Jagdzimmer zu gestalten. Es ist wichtig, das auch zu sehen. Oder das anzuerkennen. Also, es wäre komisch, so zu tun, wie wenn du auf gleicher Augenhöhe mit den Schülerinnen wärst, weil das bist du nicht. Das ist ja auch eine Kontrolle, die da ausübt. Was du? Na klar, ich übe da Kontrolle aus. Mein Raum ist, aber ist es mein? Du bist du. Das vor allem ist mein Sessel, den ich Zeit habe. Nein, also ich glaube, das kriegen sie schon mit, wenn du dann sozusagen. Na, sie wissen, also informell ist es sicher bekannt, ist dass das so, eigentlich dein Raum okay. ist, ja, weil du und hast dich rausgehaut, okay so? Ja. Genau, unser Raum mit dem Kollegen. Ja. Auch, ja. Ja. Okay. Und du stellst ihn zur Verfügung. Ja. Ja, schon. Also, ja, genau. Ja. Ja, okay. Du könntest draußen noch eine Ordnung aufheben. Ja, aber sie wissen nicht, dass es mein Raum ist. Würde ich auch nicht aber machen. Ist es mein Raum? Müsste ich ihn nicht so benennen, fairerweise? Müsste da nicht Vettern Bodingbauer hängen? Und dann? Gesicht mache, ja. Sehr deutlich sage, das geht jetzt nicht. Und genau, unser Raum mit den Kollegen auch, ja, genau. Und du stellst ihn zur Verfügung, ja. Ja. Unter gewissen Bedingungen, die vielleicht eben man mündlich erfährt. Ja. Aber dann, also, ja. Ja. Also ich denke mal, das wollte ich eben geht schon immer ich noch darum, dass die Leute drauf, ja, wir haben es ja durchdacht und immer, es wäre überhaupt Schülerinnen Vertrauen eine Überwachungskamera reinzuhängen. Ja? Das würde überhaupt am einfachsten sein. Also auch das könnte. Na, und dann, dann blinkt ein rotes Licht und dann schreckt man alle Leute ab, die praktisch was Böses machen, die was Böses machen könnten, die Respekt und Ehrfurcht für Überwachungskamera hätten. Und dann wäre man wie in England, jetzt, also dass man überhaupt, dass nicht überhaupt ganze Plätze einfach befilmt werden. Ja. Wahnsinn, ja. Das wäre das Ärgste. Ey. War immer. Also. Ja, aber es geht einfach auch um wer bestimmt. Oder wer hat die Macht Und immer wieder auch neu, ohne ein allzu lang übles Gedächtnis zu haben. Also Gedächtnis zu haben, also nicht nachtragen, als das ist schon die gut. Schülerinnen. Also die wäre ständig. Du schimpfst irgendwen und dann der Nächste ist es ein ganz anderer, der sich vorbildlich verhalten hat. Ja. Etwas anderes einfallen wie mir, der in der Volksschule in den Kreis gehen musste. Ja, verlagern, das wird dann zum Parkplatz nach hinten, wo keine ist zum Beispiel. Das eine ist, glaube ich, wie man durch die eigene Sozialisation geprägt wird, aber es nimmt einem ja nicht die Handlungsfreiheit oder die Entscheidungsfreiheit. Oder wer hat die Macht einzugreifen in Regeln oder wer darf Regeln bestimmen? Ja. Weil sonst würde das fast heißen, du müsstest jetzt automatisch auch alle im Kreis gehen lassen. Weil du's aber ein anderes Konzept und ein eine andere Sichtweise, ich weiß nicht, Bourdieu zum Beispiel, denen würden schon praktisch etwas anderes einfallen wie mir, der in der Volksschule im Kreis gehen musste. Bundespräsidenten hat das Ganze auf eine nicht kritisierbare Schiene gelegt. Aber das ist jetzt wahrscheinlich eine philosophisch-ethische Richtung. Okay, nice. Oder Sonja, müssen wir noch was ein Thema streifen, das na, dringendst. Ich glaube, ich bin. Erledigt. Ja. Na, wenn es was gibt, einen neuen Aspekt auf die Sache. Die Gefahr ist immer, dass man durch solche Experimente eventuell noch brutaler wird. Also die haben wenigstens die Leute im Kreis gehen lassen. Danke, das war sichtbar, man konnte sich auflehnen dagegen. Und mit einem montierten Jagdgeweih am Bundespräsidenten wird das Ganze nur ein bisschen auf eine nicht kritisierbare Schiene gelegt. Aber das ist jetzt wahrscheinlich eine philosophisch-ethische Richtung. Sonja, müssen wir noch was ein Thema aufgreifen, das dringendst erledigt? Ja. Na, wenn es wieder was gibt, einen neuen Aspekt auf die Sache, dann reden wir einfach wieder miteinander, wenn du möchtest. Ja, danke für deinen Besuch. Sonja Gruber. Und das war Lob und Tadel Nummer 35. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.